Zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, fand ein Festmeeting der Kapitäne und Besatzungen des Schiffes Kaixiang unter panamaischer Staatsflagge, des Schiffes New Global unter jamaikanischer Staatsflagge und des Schiffes Zenpu unter fijianischer Staatsflagge am 7. Februar im Hafen Nampo statt. Im Meeting unterstrichen die Redner, Herr Kim Jong-il habe durch seine jahrzehntelange bewährte Führung die DFRK in politisch-ideologische, militärische und Atommacht verwandelt, die zum Bau und Start von Erdsatelliten fähig sei und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt siegreich geführt. Heute demonstriere die DFRK mit dem Herrn Kim Jong-un an der Spitze, der die Ideologie und Sache von Kim Jong-il treu fortsetze, ihre Würde und Macht vor aller Welt. Im Festmeeting wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.